ist mein Genosse. Hier ist noch Mischung mit niedrigem Metall. Unter allen seid ihr der strengste Meister. Kommt, ich zeige meinen Vorrat, aus dem ihr wählen könnt. Warum habt ihr an der Tür euch bekreuzigt aus Ehrfurcht? Hochracht eure Kunst über der aller anderen Häuser. Du legst deine Hände zitternd, weil ihr ein Haus des Unglücks ist, wisst ihr, wie der letzte Nacht wurde ein Häufer eures Glücks ermordet, ermordet. Ich aber weiß, warum wie von einer Pest alle unglückseligen Käufer hinweggerafft werden. Meine Hände ruhen, ich horche auf. Euer Schaffen ist ein menschliches, so schön ihr Menschenaugen. Sie schließen sich, wenn sie die Werke sehen, und Menschenhände fangen an zu brennen, wenn sie zu halten sie versuchen. Sicher steht ihr im mit der Hölle. Was ich erschuf, ist heil. Und in der Stunde der Nacht, wenn ihr die bösen Geister heraufbeschwört, Tochter, hüte meine Schätze,